In der Kim-Il-sung-Universität der DVRK wurde die Hochschule für Forstwissenschaft neu gegründet. Bis heute wurden mehr als 30 Fächer in Forstwissenschaft erschlossen und die dementsprechenden Lehrpläne angefertigt. Auch ausgewählte Doktoranden und Studenten studieren ab 1. April, dem Tag des Beginns des neuen Studienjahrs. In der neuen Bildungsanstalt werden die talentierten Persönlichkeiten ausgebildet, die die Arbeiten für die Schaffung der Waldressourcen des Landes und den Schutz, die Pflege und die komplexe Nutzung der Wälder an der Spitze durchführen werden. So ist es nun möglich, bei der Sache für alle Generationen, die das Erstarken und Gedeihen des Heimatlandes garantiert, eine neue Wende einzuleiten.